1. Als König Hiskia dies Nachricht erhielt, sagte sein Bestürzung, in dem sein Kleideseris, sich in ein Herrens Gewand hulte und den Tempel Jahwehs aufsagt. 2. A Sant Jedoch Eljakim, den Palastvorsteher, Sebna, den Staatsschreiber, soe die Altesten Priester, ebenfalls in Harin Gewande gekleidet, zu dem Propheten Jesaja, dem Sohn des Amoz. 3. Sie überbrachten Jesaja Hiskias Botschaft, dieser Tag ist von großer Not, Zachtigung und Verwerfung geprägt, denn die Situation ist so kritisch wie ein Kind, das Sir Gebert Beret ist, doch die Kraft zur Entbindung fällt. For, wie legt Word Jahweh, den Gott, die Wort des Rabsake Horen, den der König von Assyrien Gesandt hat, den lebendigen Gott zu verhonen. Moge dies Wort, die Jahweh, den Gott, vernommen hat, bestrafen. Bitte lege du Furbit für den verbliebenen Rest an Seers Vokes ein. 5. Nachdem die Diener König Hiskias zu Jesaja gelangt waren. 6. Übermittelte Jesaja ihnen Jahwehs Antwort, sprecht zu ihrem Herrn, so spricht Jahweh, furchte dich nicht vor den Worten, die du gehortest, mit denen die Diener des Königs von Assyrien mir verhöhnt haben. 7. Wahrlich, ich werde im einen Geist eingeben, so dass ein Nachricht erhalten und in sein Land zurückkehren werde, dort werde ich in dann durch das Schwert töten lassen. 8. Daraufhin kehrte der Rabsake zurück und traf den König von Assyrien bei der Belagerung von Libnaren, die erfahren hat, dass dieser von Lachis aufgebrochen war. 9. Als Sanherib Jedoch die Nachricht über Tiraka, den König von Kush, erhielt, dass dieser zum Kampf gegen in Ausgerückt sei, Santa Ernute Boten zu Hiskia mit der Anweisung, sprecht zu Hiskia, dem König von Juda, 10. Lass dich nicht von deinem Gott, auf den du vertraust, torschen, in dem du glaubst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien fallen. 11. Du hast selbst gehört, why die Könige von Assyrien mit allen Landen befahren sind, in dem sie dies vollständig vernichteten, glaubst du etwa, du contest in kommen. 12. Haben etwa die Götter der Volker, die mein Vorfahren vernichtet haben, dies Geritet, why Gosen, Haran, Rezeph und die Bewohner von Eden in Thalassa. 13. Wo sind die Könige von Hamath, Arpad und die Herrscher über die Stadti Sepharwaim, Hanaran der War geblieben. 14. Nachdem Hiskia den Brief von den Boten empfangen und gelesen hat, begab sich in den Tempel Jahwehs und betet in dort vor Jahweh aus 15. Hiskia betet zu Jahweh und sprach, 16. Jahweh der Hirscheren, du Gott Israels, der du über den Keruben thronst, du allein bist der war Gott über al Reche der Oder, du hast den Himmel und die Erde erschaffen. 17. Nage. Jahweh, dein Ohr und Hor, Rofner, Jahweh, dein Orgen sei. Hor doch die Wort Sanheribs, der sein Boten gesandt hat, den lebendigen Gott zu verhonen. 18. Tatsaklik, Jahweh, haben die Könige von Assyrien al Volker und Irlander verwüstet. 19. Sie haben deren Gotter ins Feuer geworfen, da dies kein Warren Gotter waren, sondern lediglich Werk von Menschenhanden aus Holz und Stein, weshalb sie's Astoren konnten. 20. Nun aber, Jahweh, unser Gott, ret uns doch aus seiner Macht, damit al Reche der Oder erkennen, das du, Jahweh, allein Gott bist. 21. Daraufhin sandt Jesaja, der Sohn des Amoz, zu Hiskia und ließ ihm sagen, so spricht Jahweh, der Gott Israels, ich habe den Gebet besuglich Sanheribs, des Königs von Assyrien, erhort. 22. Dies ist das Wort, das Jahweh über in gesprochen hat, die Jungfrau, die Tochter Zion, verrachtet und verhöhnt dich. Die Tochter Jerusalem schüttelt hinter dir den Kopf. 23. Wenn es du verhöhnt und gelastet? Gegen wenn es du den Stimm erhoben und den Organ hochmütig im Porch hoben? Gegen den Heiligen Israels. 24. Durch den Dieneres du den Herrn gelastet und gesart, mit meinen zahlreichen Streitwagen bestieg ich die Hohen der Berge, den Orsisten Libanon, ich wollte sein Hohen Zeden und sein Erlesensten Zypressen und drang bis zu seiner. Hoxton Spitzer, in sein Dichtesten Walder, 4. 25. ICH Grub Brunnen und Trank Fremdes Wasser und Trocknet mit der Sohol Minerfuss al Canali Egyptens aus 26. Hast du nicht gehört? Ich habe dies schon vor langer Zeit vorbereitet und von Alters her bestimmt, nun aber habe ich es geschehen lassen, dass du befestigt Stadt zu Wusten Steinhofen verwüstest. 27. Eier Bewohner Jedoch wären Macklos, Erschrecken und Werden beschamt, sie wären wie Kraut auf dem Feld, Spriesens Gra auf den Dachen und Verdorens Korn. 28. Dein Aufstehen und Dein Sitzen sind mir bekannt, ebenso Dein Gehen und Kommen soe Dein Wuten gegen mich. 29. Weil du gegen mich wottest und Dein Übermacht zu meinen Ohren aufgestiegen ist, wird ich dir meinen Ring in Deines legen und meinen Zaumen Dein Lippen, und dich auf demselben Weg zurückführen, auf dem du gekommen bist. 30. Dies soll dir aber als Zeichen dienen. In diesem Jahr werdet essen, was von selbst wachst, und im zweiten Jahr, was aus den Wurzeln nachwachst, im dritten Jahr jedoch sollte sein, ernten, Weinberg pflanzen und deren Frucht geniessen. 31. Und der Ubrist des Hauses Juda, der überlebt hat, wird erneut Wurzeln schlagen und Frucht tragen. 32. Denn von Jerusalem wird ein Ubrist ausgehen und überleben vom Berge Zion, der Eifer Jahwehs der Heerscharen wird dies bewirken. 33. Darum spricht Jahwe über den König von Assyrien, wird dies Stad nicht betreten, keinen Pfeil auf sie schießen, keinen Schild gegen sie erheben und keinen Belagerungswall gegen sie aufschütten. 34. Auf demselben Weg, auf dem er gekommen ist, soll er zurückkehren, doch in dies Stad wird nicht eindringen, so lautet Jahwehs Aussprache. 35. Ich werde die Stadt beschützen und sie retten, meint willen und meins Dieners David willen. 36. Daraufhin ging der Engel Jahwehs aus und totet im Lager der Assyrer 185.000 man, als man nächsten Morgen aufstand, fand man sie als leblos leichen vor. 37. Daraufhin brach Sanherib, der König von Assyrien, auf, zog ab, kurtiam und blieb in Ninive. 38. Warende einst tags im Tempel Seins Gotts Nisroch betit, mordeten in Seins Sonne Dramalek und Syriza. Sie flohen anschließend ins Land Ararat, und Seins Sohn Asarhaden werden Seine Stell König.